Wir sind jetzt raus aus dem Hof und werden uns dann hier langsam wieder hinein begeben in das Räteradio, damit wir uns dann wieder bewegen können mit dem Fahrzeug. So, jetzt. Dankeschön. Jetzt habe ich erst einmal den Schlüssel wieder bekommen von der ganzen Geschichte von dem Fahrzeug. Und jetzt müssen wir ein bisschen umbauen. Sie hören es, wir haben jetzt ein anderes Mikrofon gerade dabei, wo man vielleicht auch die Außengeräusche etwas besser hört. Ich weiß nicht, Ulrich, hört man die Außengeräusche besser, ja? Hört man die Außengeräusche besser jetzt mit diesem Mikrofon, was wir jetzt gerade da haben? Die Außengeräusche? Naja, der Raumklang, die Raumgeräusche. Ich denke schon, das ist auf jeden Fall erheblich empfindlicher. Empfindlicher? So, das ist schön. Ja, 13 Uhr ist es auf dem Räteradio, genauso wie bei Ihnen. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen hier wieder verplatzen. So. Irgendwas mit den Juden. Ja, ja. Jetzt. Im Hintergrund hören Sie Andreas Graf, der das auf die Frage könnte man nichts sagen, nein? Auf die Frage, wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigt, jetzt einfach nur, ich habe das nur so jetzt im. Ich denke schon, es ist schwierig. Vielleicht, wenn man heute die Tageszeitung gelesen hätte, könnte man was sagen. Mhm. Ja, oder gestern die Abendzeitung. Dann würde man sagen, ja, doch. Es ist doch hier der Freistaat Bayern ausgerufen worden. Mhm. Hier war doch Revolution vor 90 Jahren. Und gab es da nicht einen, der da Eisner hieß? Yes, also man käme schon drauf. Wenn man ein bisschen wach durchs Leben läuft, denke ich schon. Mhm. Mhm. Aber ich will es nicht beschreien. Das ist manchmal eigentümliche Situation, wenn ich auf der Straße angesprochen werde. Ich bin mit meinen Gedanken beschäftigt. Dann denke ich, was wollen die von mir? Mhm. Ja, also es ist eine schwierige Situation. Mhm. Mhm. Es wird natürlich noch stärker werden, wenn wir noch eine Umbauvariante. Wir werden dann mit einem kleinen Umweg uns langsam da zum Karlsplatz Stachus bewegen, nur so als kurze Zukunftsbeschreibung. Ja, nicht schön, ja. Hart umkämpft. Da gab es ja diesen, war das Kiosk? Wie hieß denn dieses Gebäude, was am Stachus stand? Da gab es, genau, ja, da gab es in der Mitte gab es da die Straßenbahnen fuhren da rundum und da gab es so einen ganz wichtigen, das war eigentlich der Verkehrsknotenpunkt. Ist es heute auch, aber man sieht es nicht so natürlich, weil einfach nur die Autos, aber da kam es wirklich von allen Seiten, also durch dieses Tor, wo wir jetzt dann auch gleich sind, durch und genau, da gab es verschiedene Gebäudlichkeiten in der Mitte. Und so eine Riesenampelanlage, die ist dann aber Riesenampelanlage im Sinne von, dass sie da so Vorkehrungen schon getroffen haben und auch erste Versuche waren mit Ampeln. Also so mit Zeigen und später haben sie das dann wieder alles abgebaut. Ich erinnere mich nur also Mitte, Ende der 60er Jahre, da habe ich so Erinnerungen daran, wie da Verkehrspolizisten, eine Menge von, ich kann es heute nicht mehr sagen, wie viel da wirklich unterwegs waren, aber eine Menge von Verkehrspolizisten versucht haben, da den Verkehr zu regeln. Aber auf sehr meist lustige Art und Weise, weil die wirklich zwischen den Autos und Fußgängern und Radfahrern und LKWs und Traktoren, die es da auch eher noch mehr gab, hin und her hüpften und sprangen und wiesen und versucht haben, dann also so wie so in Ausgehuniform, muss man sich das vorstellen, so mit in weiß, genau, naja, ja. Und dann eben da die Richtungen zu weisen. Also es hatte zumindest im Versuch so etwas, was angeblich früher mal der Potsdamer Platz war. Man kennt es ja eigentlich auch nur so aus Beschreibungen, aber Das ging da ziemlich zu. Und spannenderweise war das natürlich dann auch immer so ein Anlaufpunkt von dem, was ausging oder wo man sich auch traf tatsächlich. Also jetzt nicht so ein stiller Platz und so ein Brunnen, den wir heute nicht sehen, weil er repariert wird. Deswegen dürfen wir uns jetzt auch gleich unter dieses sehr illustre Tor oder in die Nähe dieses Tores tatsächlich stellen. Aber da ist heute im Gegensatz dazu eigentlich überhaupt nichts mehr los da an der Stelle. Und deswegen war das auch so als Treffpunkt da der Matheserbräu dahinter und dann gleich daneben ja der Justizpalast. Da war eigentlich alles zusammen. Das bot sich an, ja. Ja, ja. Ja, ja, also da war irgendwie klar, dass da muss es was geben. Zumindest örtlich schon mal. Ulrich, alles soweit klar? Ich wundere mich gerade, warum hier nicht drankommt. Nummer 4. Ach so? Der hier ist noch nicht dran. Mhm. Gibt es da irgendeine Richtung? Nein, kannst du so und so machen, egal. Gut. An der 4? Oder was ist das? Das eigentlich sein. Ja, ja, da ist auch was drauf. Da war nur noch gemutet. Genau. Gut, dann dürfte ich. Und ich habe wieder die 3, ja? Wenn du das hier ransteckst, ja. Genau, ja, weil das müsste ich mir dann abgeben. Kannst du mir das gerade abnehmen, bitte? So. Ist das auch schon an? Nein? Ja, doch, da ist auch ein bisschen was. Ja, ja, ja. Gut. Na, dann sind wir jetzt praktisch, was das angeht, wieder soweit. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, wie du da noch bist jetzt. Wenn du mich meinst, bevor wir losfahren, wenn wir jetzt nicht mehr hier irgendwo weiter beim Auto weggehen, würde ich mal kurz noch die Empfänger vom Dach runternehmen. Dann mach das doch einmal einfach, genau. Und soll ich das Mikrofon hier irgendwem geben? Ja, am besten dem Depter oder... Ja, genau. Sie sehen, Sie hören. Das Räteradio besteht vor allem aus Menschen. Nicht sehr viel Technik, aber immerhin. Doch. Nein, du... Wir hören uns gegenseitig noch nicht. Wir hören uns noch nicht. So. Aha, das ist interessant. Okay, dann müsst ihr mal kurz warten. Das ist interessant. Jetzt gibt es beim Räteradio wieder die Anfrage. Aha. Interessant, interessant. Matheser 01. Ja, mach mal. Ja, ja, das machen wir. So. Sie hören mich, wir hören Sie. Kinderwegen, Fahrzeuge, alles unterwegs, Telefon. Jetzt haben wir die Umgegend richtig auf uns aufmerksam gemacht. Und müssen eigentlich jetzt den schönen Raumklang wegnehmen. Dann geht auch die Box rein. So. Thank you. da stand der vor. Genau. Jetzt hören Sie wieder. Lassen wir die Box dabei aus. So, jetzt da ist zu. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Zeit achten. 13.10 Uhr. Wir sollten auch wirklich Motor anwerfen und nachladen. So. Die Stück da oben drin noch. Läuft's denn? Es läuft und du läufst auch gleich, wenn ich dich hochschalte. Und jetzt läufst du. Weiß ich nicht, ja. Jetzt bin ich wohl auch zu hören. Ja, wir steigen jetzt in eben sagt das Rätemobil wieder ein. Ja, jetzt. Hoffentlich kommen alle Leute zusammen, die mitkommen müssen. Marold, wie sieht's aus? Ja, es sieht folgendermaßen aus, dass ich jetzt gerade noch eine 2 Minuten. Hallo, hallo. Hallo. Ja, hier gibt es einige Begrüßungen. Wir probieren es. Marold und Bekannten. Ja, wir haben. Wir stehen immer noch vor unserem kleinen Rätemobil, das ich für die, die es nicht kennen, nochmal kurz beschreibe. Ein weißes, französisches, großes Transporterchen-Auto mit 8, 9 Sitzplätzen innen drin. Ganz viel Technik. Radiotechnik, Funkstation etc. ppp. Und dieses Radiomobil ist in liebevoller Handarbeit beklebt worden mit, natürlich Räteradio steht drauf, viele kleine Sterne sind zu sehen und das Logo des Räteradios, das man auch auf der Internetseite http://räteradio.de sich ansehen kann, ein gelber stehender Löwe vor der blauen bayerischen Raute, in der ein weißer Stern prangt und dieser sendet. Ja, ich hoffe, dass es hier gleich weitergeht. Neben mir steht Anne, die war auch im bayerischen Hof gerade, aus dem wir ja gesendet haben, und wäre fast von einem Range Rover hier, der in einem schnellen Tempo vorbeigerast ist, überfahren worden. Ja, ich war ja leider nicht mit in dem bayerischen Hof. Was war denn für dich da drin so am beeindruckendsten? Das viele Gold, die vielen Teppiche und diese muffige, der Muff von Jahrhunderten, würde ich mal sagen. Aber ich habe da eigentlich, außer dass ich auf dem Klo war und mir diesen Prinzen, nee, wie heißt das, Ministersaal angeguckt habe, nicht viel mitgekriegt irgendwie. Mhm. Weil ich war ein bisschen erschlagen von dieser ganzen Marmorpracht. So. Also ich weiß, habe auch nicht rausgekriegt, warum wir da jetzt eigentlich oben waren. Dieses Ministerkabinett. Ich glaube ja, weil die Sicherheitskonferenz auch hier mal stattfindet. Ja, oder hat der Eisner vielleicht hier drin gesessen? Na, Eisner auch, den haben sie ja hier direkt davor geschossen. Also nochmal hier Räteradio heute zum Gedenken an die 2 Münchner Räterepubliken und das Novemberradio, Räteradio aus München. Wir stehen immer noch in der Kardinal-Faulhaber-Straße, von wo wir schon vor einer Stunde, anderthalb Stunden hier ankamen und uns zur Gedenkplatte von Kurt Eisner begeben haben. Kurt Eisner, der erste Ministerpräsident hier der ersten Freien Republik Bayern, wie sie auch genannt wurde, wurde hier ermordet am 21. Februar 1919. Ja, vielleicht du, was denkst du, wenn du dieses Denkmal da siehst? Ich glaube, man kann nicht anders als rauflatschen. Was ich beim ersten Mal, also ich war letztes Jahr das erste Mal in München und bin da das erste Mal raufgelatscht auf diese Platte, die da eben auf dem Boden liegt. Aber mittlerweile finde ich es gut, weil man kann es nicht übersehen. Also es ist halt so, dass man nicht stolpern kann, aber man muss drauf. Wobei ich glaube, dass die meisten Leute, die hier langlaufen, das überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Ich habe das mal beobachtet. Ja, hier doch eher mit diesen Einkaufstüten von diesen Nobelboutiquen behängt. Und na gut, die rennen vielleicht auch jeden Tag da lang. Aber auch die Leute, die ein bisschen touristisch aussehen, oder siehst du ja hier, es gibt ja auch Autos, die nicht aus München sind, Nobelkarossen. Und die Leute, die da raussteigen und darüber laufen, die nehmen das, glaube ich, nicht zur Kenntnis. Für die, vielleicht denken die, es ist ein Gullideckel oder sowas. Ne? Also ich selber find's ziemlich gut, gerade weil es quer über den Bürgersteig ist. Und mir ist aufgefallen, Kurt Eisner muss ziemlich klein gewesen sein, oder? Ja. Denn dadurch, dass dieser Körperumriss da gezeichnet ist, ich habe mal versucht, mich darauf zu legen so ein bisschen. Größer als ich wäre er nicht gewesen, wenn es denn sein Umriss wäre. Ja, ich sehe, hier geht's langsam wieder los. Ich frage mal Maestro Marold, wie sieht's denn aus? Ja, naja, das Auto läuft. Wir könnten, glaube ich, alle wieder einsteigen. Und wir sind ja gleich wieder im Freien, Ulrich. Was ist denn der Plan? Ich würde jetzt mal gerne noch mal kurz eine andere Strecke abfahren. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, noch die eine oder andere Zeugenaussage oder Augenzeugenbericht währenddessen abzuspielen. Jetzt für die Leute so in der Umgegend hier. Warum auch nicht. Und bewegen uns langsam dann aber zum Stachus. Das ist ja hier fußläufig, damit wir dort dann die Aufstellung nehmen können, die uns in einem 15-seitigen Fax entsprechend eingezeichnet wurde. Stachus, schöne Sache gestern hier, weil gestern, wie heißt das richtig, wenn man auf Bayerisch sozusagen fragen, hier, der heißt ja eigentlich nicht Stachus. Stachus wird ja bloß bei München genannt, oder? Genau, Karlsplatz. Karlsplatz, ganz zentral, der Platz eigentlich in München. Vergleichbar in Halle, als würde man sozusagen die Markt zweimal haben und dann dort stehen. Sehr hübsch, und da fahren wir dann auch nachher gleich hin und werden noch ein bisschen sein. Und ich frage mal unsere Mitstreiter, Andreas, Jens, wollt ihr mitsteigen und mitfahren jetzt hier? Ach, ja, klar, natürlich, ja. Wir fahren jetzt hier mal ein bisschen rum. So, wie immer, die Frauen fehlen. Anne! Von wann bis wann ist der Kunde geworden? Die ist offiziell von 14 bis 16 Uhr. Aber bleiben nicht so lange? Oder? Nein, wir werden, also wir müssen dort 14:45 los und hier, ich versuche so langsam, wie wir nur können, hierher zu fahren und herzugehen und wie auch immer. Muss man jetzt mal sehen, wer und wie. Ja, ich auch mal, was gibt's? Ja. Warte mal. Der Stream läuft. Der läuft. Von uns aus läuft alles. Das ist schlecht. Mhm. Ja. Miesbach, Bruckmühl, Halle, Wolfratshausen, alle sind dabei. So, ja, das wäre ganz wunderbar. Einfach wieder zu, dann können wir das. Aus Richtung Konstel, da war die Rote Garde mit russischen Kriegsgefangenen, die freiwillig zur Roten Armee übergetreten sind in München, hinter Barrikaden versammelt und öffnet am Karlstor. Bis zum Karlstor kommt die Weiße Garde und da wird sie, hat man so fast zusammengeschlagen. Am Scheibus waren Riesenfässer mit Sand gefüllt. Hinter diesen lag die Rotgardisten und rote Matrosen und öffnet das Feuer Richtung Karlsruhe nach Kombanze. Und da wurde der Pius gestimmt vor den Barrikaden. Na, der Großteil war gefallen von den Rotanisten. Die anderen wurden verhaftet, abgeführt oder gleich standrechtlich erschossen. Die Kämpfe dauerten ungefähr bis Mittag. Da wurde das Hotel Königshof geräumt. Als Lazarett hergerichtet. Die Gäste verließen fruchtartig das Hotel. Es wurde umgebaut in Betten. Als Lazarett hergerichtet für die Verwundeten, für die Schwerverwundeten. Es gab eine Masse Verwundete. Und ziemlich rote betreut wurde der Lazarett von Arbeiter-Samaritern. Die verletzten Neigerungen ins Hotel. Der Dr. Schönbruch war Generaloberstabsarzt der Roten Armee. Der hat die Rotgardisten versorgt, verbunden, gepflegt. Wir waren in Betten, als Lazarett hergerichtet, für die Verwundeten, für die Schwerverwundeten. Es gab eine Masse Verwundete und ziemlich Tote. Betreut wurde das Lazarett von Arbeiter-Samaritern, die verletzten Niederungen ins Hotel. Der Dr. Schollenbruch war Generaloberstabsarzt der Roten Armee. Der hat die Rotgardisten versorgt, verbunden, gepflegt. Der war im Königshof auch, der Dr. Schönbruch mit seiner Tochter Erika, eine Syndikalistin. Vor den Barrikaden erwogen die Menschenmenge, Zivilisten, die Rotgardisten aufmunterten und die Matrosen aushalten.